Erster Gang. Feine Rauchlachsmus. Präsentiert auf geröstetem Pariserbrot. Pariserbrot. Habt ihr das gehört? Was soll ich als Hausbrot davon halten? Naja, du. Du bist auch bloß unser täglich Brot. Das echte, das wahre, das heimische Brot. Ja, und dich zu schneiden ist harte Arbeit. Ich habe das Gefühl, dass meine Klinge stumpf wird, wenn ich dich nur anschaue. Apropos, Brot schneidet man nicht, Brot bricht man. Mindestens in diesen Kreisen hier. Eben. Darum wird ja auch die Rauchlachsmus als Vorspeise mit Pariser Brot und nicht mit Hausbrot serviert. Das ist die Meinung des neuen Chefkochs. Ein Wichtigtue. Pariser Brot. Ausländische Extravaganz, ein Snob, dieser neue Chef. Immerhin ein Drei-Sterne-Koch. Was er noch zu beweisen hat, dieser Gaston oder wie er heißt. Spätestens beim Fleisch werdet ihr es erfahren. Schlüpft meine Klinge einfach so hinein, dann? Ja, dann hat er Klasse. Du, Simon, du bist noch nicht an der Reihe. Als Fischmesser bin ich hier in erster Linie zuständig. Wenn die Rauchlachsmus klingen sollte, das dann ist... Das ist eine Stimmung da draußen in der Küche. Animiert, sprudelt, prickelnd. Ganz nach meinem Gusto. Das Mineralwasser hat jetzt gar nichts zu sagen. Da fragen wir lieber den Weißwein. Ein Sancerre 98. Der hat einen differenzierten Geschmack. Und das Gespür für Stimmungen, was man vom simplen Mineralwasser wohl nicht behaupten kann. Am liebsten mag ich, wenn mich Kellner wie Louis um den Bauch fassen beim Einschenken. Was so ein Spitzenwein für abartige Gefühle hat. Was ist daran abartig, wenn ich es schätze, von kundiger Hand umfasst zu werden? Auch der neue Chefkoch hat so ein Händchen mit seiner... Ach, so einen Griff hast du also auch genossen. Seit wann sind wir per Du? Hoppla, bin ich Ihnen zu nahe getreten. Der Chefkoch hat Sie also um den Bauch gepackt. Mich? Nein. Er hat sich an Elian herangemacht. Elian, die hübsche Kellnerin? Die jetzt da mit der Rauchlachsmus unterwegs ist. Ja, hübsch ist sie. Aber das hat ja Louis der Kellner längst vor dem neuen Chefkoch bemerkt. Ist euch nicht aufgefallen, was für Blicke er ihr zuwirft? Servieren und gleichzeitig tiefe Blicke tauschen. Na, das ist die hohe Kunst der Gastronomie. Der Koch ist extra klasse. Dieses Tröpfchen trockenen Wermuts, das sie mir beigemengt hat, das muss einem auch zuerst einmal einfallen. Ich fühle mich ganz anders. Sagte die Rauchlachsmus und verschwand für immer. Banause. Genossen zu werden, ist meine Bestimmung. Du hingegen bist und bleibst ein Sinnbild. Ich bin das tägliche Brot. Ja, gib uns heute. Ich ziehe nicht ohne Grund die Gesellschaft eines feineren französischen Produkts vor. Merci, chérie. Na, da hört ihr es. Ansatz zu einer Raucherlunge. Eindeutig zu stark geröstet, das lange Elend aus Paris. Ich frage mich, ob dieser neue Chefkoch wirklich ein Meister seines Fachs ist. Ich bin sein Produkt. Fragt mich. Ich fühle mich geschmeidig, erfüllt, aromatisch. Er war in den besten Häusern. In Gstaad, Montreux, Genf, Luzern. Die Botschaft höre ich wohl. Ich sage ja, wartet das Fleisch ab, dann wisst ihr Bescheid. Es ist das Privileg des ordinären Mineralwassers, unbedarfte Meinungen zu äußern. Tafelsilber äußert sich abfällig über Mineralwasser. War das jetzt als Beleidigung gedacht? Du hast es erfasst. Warum, frage ich euch, ist unser neuer Chefkoch nicht dort geblieben, wo er anscheinend so erfolgreich war? In diesen gekrönten Küchen? Da ist doch etwas faul. Der hat keine lupenreine Vergangenheit. Immer diese Dolchstoßlegenden. Die Konsistenz der Mousse ist perfekt. Als Fischmesser mit Erfahrung. Ich schmelze auf der Zunge einer jungen Dame. Oh. Und mein französischer Kollege sekundiert die entschwindende Mousse mit seinem etwas rauen Pariser Charme. Adieu, ihr Lieben. Louis hat Klasse. Er zelebriert mich. Tropfen für Tropfen. Den großen Liebhaber erkennt man an der Weise, wie er den Wein einschenkt. Bravo. Und die hübsche Elian hat auch ein Auge dafür. Stimmt. Und war da nicht dieses Oszillieren in ihren Augen, das wir doch alle kennen? Woher will das gemeine Hausbrot dieses Gefühl kennen? Liebe, das hat mit Wein zu tun, mit dem Bouquet, mit Prickeln. Eben, sie zerreden die Situation. Ein klasse Wein hält sich vornehm zurück. Es liegt etwas in der Luft. Ein Unheil. Dieser Elian und Louis, wie der ihr immer nachgafft. Der spürt doch, dass Gaston, der neue Chefkoch, auch ein Auge auf sie geworfen hat. Darf ich bitten? Sie vergiften die Atmosphäre, mein Herr. Jetzt hören Sie mal gut zu, Madame Larose. Wenn jemand hier die Atmosphäre vergiftet, dann sind Sie es. Mit Ihrem penetranten Duft. Sie unterlaufen mein Bouquet. Die Natur ist vollkommen. Als Rose bin ich selbst in der Vase, Nature pure. Sie mit Ihrer blumigen Sprache. Und sie weiß, wenn dem die Blume fehlt. Ich sage es unverblümt. Die menschliche Natur kennt das Verbrechen. Bitte. Schauen Sie die Gäste hier an. Diese versonnenen Blicke. Das Glück in ihren Augen. Wie Kinder. Sagen Sie jetzt nichts. Und wenn ich sage, es liegt etwas in der Luft. Zweiter Gang. Weincremesuppe mit Chateau d'Auvergnat. Endlich ist dieses verdammte Pariser Brot vom Tisch. Makaber, die verbrannten Krümel auf dem Tischtuch. Das war ja ein Begräbnis erster Klasse. Na, endlich sind diese kläglichen irdischen Reste beseitigt. Louis ist doch eifersüchtig. Woher willst du als Löffel das jetzt wissen? Vier Löffel schöpfen bekanntlich aus dem Vollen. Das glaube ich dir erst, wenn die Suppe auf den Tisch kommt. Ich weiß es aber jetzt schon. Denn die Serviette von Louis, sie macht ja alle seine Gänge mit, hat mir im Vorbeigehen brisante Neuigkeiten zugeflüstert. Zum Beispiel? Der Chefkoch habe eine Vergangenheit, die ihn immer wieder einhole. Ach, das kennen wir doch alle. Der neue Chefkoch soll alle seine früheren Stellen jeweils vorzeitig geräumt haben. Na, sowas tut man doch nicht freiwillig. Intrigen sind das tägliche Brot in den sogenannten feineren Häusern. Trotzdem, der Mann hat sicher Qualitäten. Die Gäste scheinen sehr zufrieden zu sein. Zufrieden? Mir ist einer aufgefallen, der seinen Mund seltsam verzogen hat. Einer ist immer dabei, dem etwas nicht passt. Vielleicht ist es ja gerade derjenige, wenn ich etwas hasse, dann dieses hochgestochene, gewundene Reden in Andeutungen. Klartext, bitte. Wo ist der Fettfleck im Kochbuch des Chefkochs? Es ist von einem Gastrokritiker die Rede. Ein Schatten auf Gastons strahlender Karriere. Ach, wie aufregend. Gastrokritiker sind das Salz in der Suppe. Ich liebe Gastrokritiker. Das sind die wahren Feinschmecker. Das sind die Miesmacher der Essgesellschaft. Sie machen die Menschen zu Snobs. Wollt ihr jetzt die Geschichte hören oder nicht? Oh, bitte. Ich liebe Klatsch über alles. Es handelt sich nicht um Klatsch. Es handelt sich um ein Gerücht. Und an jedem Gerücht ist etwas dran. Na, mach's nicht so spannend. Die erste Station war Genf. 3 Sterne. Dort gab unser Gaston sein Debüt als Chef. Und eines Tages mischt sich eben einer dieser Gastrokritiker unter die Gäste. Und schwupp, war 1 Stern weg. Und wer hat ihn auf dem Gewissen, diesen verglühten Stern? Na? Ach, wie schrecklich, wie dieser Gaston gelitten haben muss. Wenn die Vorspeise mit dem Pariser Brot Grund war, dass da 1 Stern erloschen ist, hatte der Gastrokritiker... Es waren marinierte Lachsmedaillons auf Rucola-Salat. Gastons nächste Station war Luzern. Auch hier ein 3-Sterne-Lokal. Gaston kam, kochte und schwupp, war auch hier der 3. Stern weg. Es war also wieder derselbe Gastrokritiker. So wird erzählt. Diesmal war es die Geflügelkraftbrühe, die ihm den Stern gekostet hat. Mit Zitronengras parfümiert. Boah, mit Zitronengras parfümiert, so was Abartiges. Kein Wunder, dass es dem Gastrokritiker sauer aufstieß. Die Suppe kommt. Endlich was Warmes. Weiß die Suppentasse auch Neues aus der Küche? Der Chef hat Elian den Nacken geküsst. Wie romantisch. Romantisch, zwischen Pfannengeschepper und Zwiebelduft. Die Suppentasse hat doch einen Sprung. Den Nacken geküsst, wie es glaubt. Schaut sie euch doch an. Dieses holde Erröten, rosenrot, die Farbe der Liebe. Und wenn es nur die blanke Wut ist, die ihr das Blut in den Kopf treibt. Louis, der zittert vor Wut, wenn er jetzt nur nicht die Suppe ins Dekolleté... Voilà, Er sitzt unter uns. Wer sitzt unter uns? Der Gastrokritiker. Die Vergangenheit hat Gaston wieder eingeholt. Ja, und woran willst du ihn erkannt haben? Dann nimmt sich der Löffel wieder einmal zu voll. Das spürt unser einer. Wir Löffel haben den verfeinerten Geschmack. Da war zuerst diese Zungenspitze, die mich kitzelte. Diese Vorsicht ist typisch für den Berufszweig der Gastrokritiker. Dann kippte er mich ein bisschen, aber nur so viel, dass ein Viertel der Zunge bedeckt wird. Dort rollt er dieses Schlückchen Suppe hin und her, lässt es kreisen, rotieren, bis alle Geschmacksnerven den Test absolviert haben. Dann rollt sich die Zunge zusammen, bildet in der Mitte dieses kleine Katapult und schnellt die Suppe in den Gaumen. Der arme Louis, die Blicke, die er Elian zuwirft. Oh, süße Eifersucht. Ja, was ist jetzt mit dem Messer los? Es hat mit der Suppe doch gar nichts zu tun und trotzdem läuft es an. Bitte nicht. Ich habe die Hand von Louis ganz kurz an meinem Griff gespürt. Es durchfuhr mich heiß und kalt. Ich darf nicht daran denken, wenn er plötzlich zupackt, in die Küche stürmt und dort zustößt. Wenn er Tafelsilber zum Mordinstrument umfunktioniert. Eine Schande für unsere ganze Familie. Da ist ein Chefkoch mit gastrokritisch belasterter Vergangenheit, der sich an die hübsche Kellnerin Eliane heranmacht und das Blut ihres Lovers, des Kellners Louis, zum Kochen bringt und Mordgelüste weckt. Und da sitzt ein Gastrokritiker unter uns, der es auf unseren Chefkoch Gaston abgesehen hat. Und diese? Wird er es auch dieses Mal mit sich geschehen lassen? Oder wird sich der Koch an dem Manne rächen, der im Begriffe ist, ihm die Karriere zu zerstören? Vermutungen. Die deliziöse Weincremesuppe hat jetzt ein Recht, gehört zu werden. Ich danke der edlen Rose für die freundlichen Worte. Selbst wenn auch ich fürchte, dass dieser Abend nicht mehr zu retten ist, nach all dem, was ich draußen in der Küche gesehen und gehört habe. Aber was kümmert es mich? Ich muss ja das böse Ende nicht mehr erleben. Après moi, le déluge. Esst mich. Ich wünsche einen guten Appetit. Lebt wohl. Dritter Gang. Zartes, gebratenes Wachtelbrüstchen an Portweinsauce. Risotto mit Kerbelkräutern. Neueste Information aus der Küche. Da hat einer die Hälfte der Rauchlachsmus auf dem Teller gelassen. Aber das war doch die Vorspeise. Jedenfalls soll der Chefkoch einen Wutanfall gekriegt haben. Wer war das, hat er geschrien. Rauchlachsmus ist, wie Sie zugeben müssen, beileibe nicht jedermanns Gericht. Eine Frage des Geschmacks. Hm. Ja, schon recht. Und was war da vorhin in der Küche? Louis hat dem Chefkoch triumphierend eine Serviette unter die Nase gehalten. Na und? Langsam, langsam. In diese Serviette hatte ein Gast Reste der Rauchlachsmus gespuckt. Sie lenken damit nur von wesentlichen existenziellen und ästhetischen Fragen ab. Der Koch war außer sich. Er hat Louis die Serviette mit den Mussresten um die Ohren gehauen. Entschuldigung. Es ist sonst nicht meine Art, mich irgendwo hineinzumischen. Aber das ist eine Fehlinformation. Reine Kolportage. Es ist nicht zu Tätlichkeiten gekommen in der Küche. Jedenfalls habe ich nichts davon mitbekommen. Als Rotwein aus dem hiesigen Keller sind Sie sicher ein älterer Jahrgang. Und Ihre Sinne sind wohl auch schon etwas ausgereizt. Als reifer Chateau La Lagune habe ich Ihnen in puncto Erfahrung einiges voraus. Im Gegensatz zu Ihnen gewinnt unser einer mit dem Alter, wird geschmeidig, was man vom Brot wohl nicht sagen kann. Snob. Jedenfalls ist Louis der Kellner erregt. Mindestens dafür sollten Sie ein Gespür haben. Die kleine Erregung spüre ich. Aber das verstärkt nur die Intensität meines Bouquets. Es ist eine alte Weisheit in unseren Kreisen, dass die Erregung verliebter Kellner beim Einschenken auf uns überspringt und beim Kenner dann ähnliche prickelnde Gefühle auslöst. Wir werden es ja gleich wissen, wenn das Wachtelbrüstchen da ist. Es wird uns ein paar Neuigkeiten trillern. Sie Banause, Sie. Was wollen Sie ein zartes Wachtelbrüstchen ausquetschen, das sich der vornehmen Aufgabe den Gästen zum Munden hingibt? Und das nur wegen ein paar lächerlicher Informationen über die Geschehnisse in den Niederungen menschlicher Regungen. Halten Sie sich an den Risotto. Der ist handfester und al dente. Ah, ein Kenner, der sich meiner annimmt. Ich schmiege mich an seine Zunge. Ich fließe, vergehe. So kostet nur ein Profi. Adieu. Wer war es, über den der Rotwein seine letzten Worte verloren hat? Etwa der Gastrokritiker? Wer von den Gästen hat sein Glas soeben hingestellt? Wer hat mit der Zunge geschnalzt? Wein und Glück kommt nie zurück. Dafür ist jetzt der Risotto da. Salute, Caro. Ciao, Bello. Draußen in der Küche ist Feuer im Dach. Der Chef kocht vor Wut. Jetzt fühlen Sie sich sicher wohl in Ihrer Konsistenz. Oder ist die Situation jetzt doch zu viel al dente? Der Chefkoch kocht also? Vor Liebe? Es ist nicht immer die Liebe, cara mia. Da wirft einer in der Küche mit Topfdeckeln um sich. Gaston, der Chefkoch. Ich hab's ja gesagt. Louis hat ihm gesagt, dass ein Gast die Musse ausgespuckt hat. Und jetzt spürt er und gerät in Panik, weil ihn die Vergangenheit einholt. Wie furchtbar. Der arme Mann kann nie wieder glücklich werden. Das sind doch bis jetzt bloße Vermutungen. Noch wissen wir ja nicht, ob dieser Gastrokritiker wirklich unter uns ist. Aber hat Louis nicht vorhin mit einem der Gäste geflüstert? Und hat dieser Gast nicht den Namen Gaston ausgesprochen? Und hat Louis nicht genickt? Und ist er nicht mit einem triumphierenden Gesichtsausdruck in der Küche verschwunden? Habt ihr nicht bemerkt, wie ein feines Lächeln seine Lippen umspielt, wenn er serviert? Was sich da draußen abgespielt hat, bald werden wir es wissen. Bis jetzt war noch von Liebe die Rede. Und all dem, was mit ihr zusammenhängt. Eifersucht, Raserei. Aber jetzt kippt das Ganze und ich fürchte... Gnädige Rose, es gibt noch ein paar andere Dinge zwischen Himmel und Erde als die Liebe. Nicht nur enttäuschte Liebe provoziert Rachegefühle. Auch verletzter Stolz, Demütigungen beruflicher Art. Na, warten wir es ab. Das Mineralwasser wird uns das Neueste berichten. Und? Ja, was tut sich da draußen? Na so, das reicht. Die Kunstpause war lang genug. Man soll auch die prickelnde Spannung nicht überreizen. Der Chefkoch schickt Elian vor. Wie aufregend. Also doch die Liebe. Liebe? Er hat ihr eine Personenbeschreibung seines Erzfeindes mitgegeben. Des Gastrokritikers. Genau. Gaston muss jetzt Gewissheit haben, ob sein Erzfeind wirklich unter den Gästen sitzt. Und warum überzeugt er sich nicht selbst? Ein Blick in den Saal genügt doch. Er darf sich doch seinem Erzfeind nicht zeigen. Oh, die hübsche Elian. Wie sie jeden der Gäste mustert. Wen hat sie im Visier? Oh, lauter Pokerfaces. Wir Frauen können ja da nicht im Spiel sein. Wer sagt das? Es hat ja niemand gesagt, dass es sich beim Gastrokritiker um einen Mann handelt. Ach, Sie meinen, dass wir Frauen einen differenzierteren Geschmack als Männer haben. Eine feinere Zunge. Elian hat die Person erkannt. Sie hat gestutzt und Louis hat sie dabei beobachtet. Dann ist sie gegangen, ohne sich umzusehen. Und Louis ist ihr gefolgt. Die Katastrophe bahnt sich an. Haltet sie auf! Bitte! Verdient jetzt nicht das Wachtelbrüstchen unsere ganze Aufmerksamkeit? Keine Aufregung, keine Panik. Die Damen und Herren sind wegen des Essens hier. Und vornehmste Pflicht eines gepflegten Hauses ist es, selbst dann, wenn sich in der Küche eine Katastrophe anbahnt, so zu tun, als ob alles sei wie sonst. So viel Einfühlungsvermögen hätte ich einem alternden Brot wie Ihnen nicht zugetraut. Ich bin eben das Tägliche. Und ich weiß, worauf es im Leben ankommt. Auf den Genuss. Zum Beispiel beim Verzehren eines Wachtelbrüstchens aus der Pfanne an Portweinsauce. Das ist Musik. Vierter Gang. Rosa gebratenes Lammrückenfilet mit würzigem Olivenjus und Ratatouille-Gemüse. Irgendetwas liegt in der Luft. Das bin ich. Rosenduft ist ein Elixier, dem sich niemand entziehen kann. Da stinkt etwas. Täusche ich mich oder ist es etwa die Saucière, die frisch zu uns gestoßen ist? Ja, es ist mein Rand. Genauer gesagt, es ist nur eine bestimmte Stelle meines Randes. Dort, wo mich der Chefkoch angefasst hat. Er hat dich angefasst? Das gehört doch nicht zu seinem Aufgabenbereich, Geschirr anzufassen. Zufällig. Elian hatte mich in den Fingern. Er hat sich genähert, ihr etwas zugeflüstert und dabei hat er mich gepackt und ihr entrissen. Und was hat er ihr zugeflüstert? Nur wir zwei. Wir zwei? Ja, was soll das? Spinnt der? Nur wir zwei, hat er geflüstert. Und dann... bis in den Tod. Oh, wie dramatisch. Ich bin ganz aufgeregt. Solch ultimative Worte in der heute so banalen Zeit. Wir sind hier nicht im Theater, verehrte Rose. Ich würde diesen Ausspruch des Chefkochs ernst nehmen. Bis in den Tod, das ist eine Drohung und nicht eine Liebeserklärung. Er will ihn umbringen. Wer will wen umbringen? Das wäre ja Mord. Wer spricht hier von Mord in dieser kultivierten Umgebung? Ich bitte Sie. Ja, und weiter. Was wurde sonst noch über deinen Rand gesprochen? Der Chefkoch hat Elian noch etwas ins Ohr geflüstert, was ich nicht verstehen konnte. Und Sie? Sie hat ihn zurückgestoßen. Elian hat den Chefkoch... Hat er ihr etwas Anzügliches... Ach, du lieber Gott, das darf doch nicht wahr sein. Was liest ihr jetzt aus den Gesichtern von Louis und Elian? Louis ist wütend und Elian ist verwirrt. Habt ihr gesehen, wie Elian Louis im Vorbeigehen etwas zugeflüstert hat und er sie ungläubig angeschaut hat? Ätzend. Ätzend? Wer? Was? Wovon ist hier die Rede? Dieser eigenartige Geruch auf meinem Rand. Er hat sich schon ein wenig verflüchtigt. Hoppla, Louis ist wieder nervös, beinahe wäre die Soße über meinen Rand geschwappt. Wenigstens ist jetzt dieser ätzende Geruch weg. Lammfilet. Die Nacht der langen Messer ist angebrochen. Ich verbitte mir diese ordinäre Formulierung. Die Nacht der langen Messer. Tafelsilber ist kein Mordinstrument. Eins, zwei und schon steckt eine Klinge in der Brust des Gastrokritikers. Der Mann lebt jetzt sehr gefährlich. Er? Noch kennen wir ihn ja nicht. Wer um Himmels Willen ist es? Wir kennen ihn nicht, aber Gaston, unser Koch draußen in der Küche, hat ihn schon längst identifiziert. Dank Elian, die ihm meldet und für ihn schaut. Aber ist das so sicher? Wer eine einzige, unvorsichtige Geste macht, bringt sich in höchste Todesgefahr. Ein Zucken der Mundwinkel, eine plötzliche steile Falte auf der Stirn, ein Zusammenpressen der Lippen. Oder dann, wer sich nach dem ersten Bissen zurücklehnt, den Teller von sich schiebt, mit angewidertem Gesichtsausdruck. Ich sage es ja, wer so etwas tut, lebt jetzt gefährlich. Elian beobachtet heimlich im Auftrag des Chefkochs jeden einzelnen Gast. Das ist doch klar. Wenn sie feststellen sollte, dass einer eine nächste Demütigung, wird Gaston nicht ungerecht erdulden. Und wenn es nun den Falschen... Hören Sie endlich mit Ihrem Geschwafel auf. Wenn ein Urteil jetzt gefragt ist, dann das Urteil des Messers. Es ist eine wahre Lust, durch dieses Lammrückenfilet hindurchzugleiten, das da vor uns liegt. Wie auch immer, der Chefkoch ist ein Meister seines Fachs. Seine Lammrückenfilets sind eine Quelle der Lust für jede profilierte Klinge. Ich nehme all meine Vorbehalte zurück. Da gibt es nichts zu deuteln. Zart und rosa. Gott sei Dank, kein Blutbad. Der Abend ist gerettet. Hat nicht jemand sein Besteck weggelegt und den Stuhl zurückgeschoben? Und Elian, ist sie nicht in die Küche verschwunden? Und Louis... Oh Schicksal, so nimm denn deinen Lauf. Fünfte und letzte Gang. Passionsfruchtcreme. Meine Zeit ist abgelaufen. Man trägt mich ab. Ich hätte nie gedacht, dass ein so alltägliches Brot eine so beruhigende Wirkung haben könnte. Ich weiß nicht, was ich ohne Ihre trockenen Analysen dieser brisanten Situation gemacht hätte. Sie werden mir fehlen. Leben Sie wohl. Und tschüss. Da draußen in der Küche fallen jetzt die letzten Entscheidungen. Die Tragödie nimmt ihren Lauf. Den Kerl mach ich fertig. Bitte? Wer war das? Das war ich, der Dessertlöffel. Ich liege halt noch nicht lange hier. Und was haben Sie da vorhin für finstere Drohungen ausgestoßen? Ich habe nur wiederholt, was der Chefkoch der Kellnerin zugeflüstert hat. Mord also? Du willst ihn tot sehen, hat sie zitternd gefragt. Schlimmer hat er gezischt und sein Gesicht zur scheußlichen Grimasse verzerrt, wobei er die Zunge weit herausgestreckt hat. Schlimmer? Was ist schlimmer als der Tod? Als das endgültige Verblühen, das Dahinsterben, wenn Blatt für Blatt fällt? Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclos sa robe de pourpre au soleil. Sie zitieren Ronsard. Oh, wie schrecklich schön traurig. Meine Vorfahren waren Franzosen, adelig. Gaston, der Chefkoch, ist trotz seines französischen Vornamens Schweizer. Und ich fürchte, seine Rache ist fürchterlich. Mit dem Messer, gar mit dem Hackbeil. Schlimmer. Und denken Sie an die Kellnerin. Sie trägt das schreckliche Geheimnis mit sich herum. Und ihr eifersüchtiger Liebhaber, Louis, diese finstere Entschlossenheit. Vielleicht weiß das muntere Wasser, das in Elians Händen war, noch besser Bescheid. Ich mache ihn mundtot. Bitte? Ist das jetzt die Steigerung von Tod? Das Letzte, was ich in der Küche vom Chefkoch hörte. Mundtot. Eine Metapher. Aber sie zu deuten. Vielleicht, dass der Dessertlöffel mit seinen adligen Vorfahren... Das ist jetzt nicht eine Frage des Stammbaums, sondern eine Frage des analytischen Verstandes. Auf wen hat es der Chefkoch abgesehen, bitte? Auf den Gastrokritiker. Richtig. Und wann ist ein Gastrokritiker ein Gastrokritiker? Es tut mir leid, jetzt bin ich überfordert. Und ich finde Ihre Frage reichlich sophistisch. Fremdwörter sind Glückssache, Intelligenz ebenfalls. Dafür sind sie schön. Eine Rose ist eine Rose, wenn sie duftet. Ein Gastrokritiker ist nur dann ein Gastrokritiker, wenn er kostet. Können Sie mir folgen? Sie meinen, der Chefkoch könnte... Hat da nicht die Saussure vorhin von diesem ätzenden Geruch... Bravo! ...in der Passionsfruchtcreme? Nochmals bravo. In einer einzigen Portion, Gnädige. Sie ist mit einer ätzenden Essenz versetzt, die unser großer Chefkoch in vollendeter Meisterschaft... In der Portion des Gastrokritikers? Nein! Doch, Da sind wir schon beim letzten Gang. Elian und Louis, das Liebespaar, mit dem Nachtisch der großen Leidenschaft, Passionsfruchtcreme, die Krönung des Abends. Jetzt sitzen alle Gäste vor ihrem Dessert und ahnen nicht, was sich da anbahnt. Einen wird es treffen und er weiß es nicht. Noch hat niemand zum Löffel gegriffen. Noch wissen wir nicht, wer endgültig mundtot sein wird. Nein, das überlebe ich nicht. Es ist soweit. Nicht hier. Ich kann das nicht mit ansehen. Gibt es denn keinen anderen Schluss? Hat Louis nicht Elian zugezwinkert? Gaston der Rächer. Wie schrecklich. Da steht der Chefkoch unter der Tür, hält einen Teller mit Passionsfruchtcreme, erregt von der Vorfreude auf den Schrei seines Feindes. Nein, ich kann es nicht mit ansehen. Wenn die Gäste zum Löffel greifen, wird es sich erweisen, wem Gastons Anschlag gilt. Einer der Gäste hat nicht gegessen. Keinen Löffel. Jetzt hat er Gaston entdeckt, der an der Tür steht. Was sie wohl denken mögen? Der Chefkoch beleidigt, weil die Passionsfruchtcreme ihm schließlich eine Auszeichnung eingebracht hat. Jetzt taucht Gaston, unser Chefkoch, den Löffel in seine Creme. Und jetzt tut es der Gast ihm nach. Mein Gott! Ich halte es nicht aus! Dem Mineralwasser geht die Luft aus. Oh, und der Chefkoch verschwindet in der Küche. Was war das? Das war Gaston, unser Chefkoch. Und wie? Warum er? Weil das die schlimmste aller möglichen Wendungen ist, meine Gnädige. Louis, der leidenschaftliche Liebhaber, hat die Passionsfruchtcreme, die für den Gastrokritiker vorgesehen war, ausgetauscht und sie Gaston, seinem Rivalen, untergeschoben. Das ist das Ende einer Leidenschaft. Das Ende einer Leidenschaft oder Der letzte Gang von Peter Zeindler. Unter der Regie von Franziskus Abgottsporn sprachen Heiner Hinz, Hans-Rudolf Spühler, Katrin Brenk, Irina Schönen, Klaus Knut, Daniel Kastura, Dainer Hinz und andere. Komposition Trio Festivo. Eine Produktion des Schweizer Radios DRS in Zusammenarbeit mit dem Restaurant Belvoir Park in Zürich aus dem Jahr 2000.